Sie sollen heute nicht reden plötzlich vom bedrohten Christentum. Das werden wir in Schutz nehmen und nicht nur in der Theorie. Nein, ausbrennen wollen wir die polnische Erscheinung unserer Kultur, unseres Theaters, unserer Literatur. Ausbrennen dieses ganze Gift, das in diesen 14 Jahren in unser Leben hineingeflossen ist.